Deutschlandfunk. Das Feature. Wir schaffen das. München, hier ist München Hauptbahnhof. Das ist meine Stadt und das ist mein Hauptbahnhof und deswegen bin ich heute hier. Ladies and gentlemen, welcome in Munich. Please go to the train just opposite the same platform. We welcome you there. Hello. Welcome to Germany. Ich wollte einfach die Flüchtlinge willkommen heißen. Zu zeigen, dass es nicht nur rechte Menschenfeinde gibt, sondern auch viele Leute in Deutschland, die Flüchtlinge unterstützen wollen. Ja, dass wir uns freuen auf sie. Für mich, als ich die Bilder gesehen habe aus München und so, als die Geflüchteten in München angekommen sind und die Schilder hochgezogen haben, war es natürlich sentimental und rührend, weil ich habe auch an meine Familie gedacht. Ich habe mir gedacht, so, wenn wir so damals aufgenommen werden, hätten wir geweint, weißt du, wir uns immer noch daran erinnern. Und ich habe mir gedacht, so, für diese Menschen, bevor sie jetzt diese rassistischen Erfahrungen in der deutschen Gesellschaft machen, wird das immer ein Trost für sie sein, dass sie einmal so aufgenommen wurden. Ich glaube, das ist wirklich so eine tiefe Erinnerung, die wirst du nicht los. Für mich war die markanteste Weg, Marke sozusagen. Ich glaube, es war der 1. September 2015. Ich glaube, das war der Tag, also um in diesem Dreh rum, als Merkel eben gesagt hat, wir schaffen das. Und ich hatte da im Postfach an diesem 1. September, glaube ich, 200 E-Mails. Dann haben wir um 17 Uhr ein Formular eingerichtet, wo sich Journalisten eintragen. Und Mitternacht hatten wir 80 Interviewanfragen. Und das war aus der ganzen Welt, BBC, CNN, aus Asien, El Mundo, El País und wie die alle heißen. Also wirklich aus der ganzen Welt, die mit uns sprechen wollten, weil wir sozusagen eines dieser Beispiele waren, ja, die diese Willkommenskultur vielleicht auf den Punkt gebracht haben. Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann? Der Musterflüchtling. Episoden aus der deutschen Willkommenskultur. Ein Feature von Jenny Marrenbach. Frühling 2015. Die große Ankunft in München kann sich noch keiner vorstellen. Zwei Deutsche in einem Berliner Büro. Die eine, Tochter deutscher Eltern. Ich bin Mareike Geiling. Ich arbeite für Flüchtlinge Willkommen. Das ist eine Organisation, die Geflüchtete in privaten Wohnraum vermittelt. Der andere, Sohn sri-lankischer Eltern. Ich heiße Sindhujan Vatraja. Ich bin in den Vermittlungen zuständig und eben Social Media. Und ich mache quasi direkten Vermittlungen zwischen Geflüchteten, WGs und BegleiterInnen. Geboren in einem Asylheim in Süddeutschland. Also ich bin staatenlos geboren und ich habe dann quasi, ich hatte einen Pass gehabt, bis ich 10 war. Nach dem Abitur studierte Sindhujan Vatraja an der London School of Economics. Erst die Stellenausschreibung bei Flüchtlinge Willkommen hat ihn zurück nach Deutschland geholt. Vor einem Jahr haben wir als 3 Ehrenamtliche begonnen, die aus der privaten Situation entschieden haben, jemanden aufzunehmen zu Hause und das dann auch als bundesweite Plattform umzusetzen. Daraus ist jetzt mittlerweile eine Organisation gewachsen, in der 8 Menschen bezahlt arbeiten und die es in 9 europäischen Ländern gibt. Wenn man ein freies Zimmer hat, dann geht man auf unsere Website. Dort gibt es ein Anmeldeformular, wo man einige Fragen ausfüllt. Natürlich die Möglichkeit, wie man die Person kontaktieren kann, aber eben auch, wo das Zimmer ist, in welcher Stadt und wie viele Menschen dort leben und welche Sprachen gesprochen werden. Wir fangen dann von dort an zu vermitteln. Dann schauen wir danach, ob wir einen Geflüchteten finden, der oder die den Kriterien entsprechen, die vielleicht interessant wären füreinander, und wir schlagen sie dann gegenseitig vor. Wenn wir glauben, jemanden gefunden zu haben, dann gibt es ein erstes Treffen, und nach diesem ersten Treffen entscheiden sowohl die geflüchtete Person als auch die Wohnraumgebenden, können sie sich das Zusammenleben vorstellen oder nicht. Juni 2015. In unserer WG, 3 Erwachsene und ein Kind, ist ein Zimmer frei geworden. Anna und wir können uns ein Zusammenleben vorstellen. Sie zieht bei uns an einem Samstag ein, wenige Tage nach dem ersten Treffen. Nachbarn haben geholfen, ihr Zimmer zu möblieren, und ein Bett haben wir über eBay Kleinanzeigen geschenkt bekommen. Anna ist vor 5 Jahren aus Kenia geflohen. Ihr einziges offizielles Dokument ist ein grüner Flüchtlingsausweis. In Deutschland hat sie einen Duldungsstatus, den sie vierteljährlich verlängern lassen muss. Arbeiten darf sie nicht. In den Monaten vor ihrem Einzug bei uns gehörte Anna zu einer Gruppe Geflüchteter, die erst den Oranienplatz und dann eine Schule in Berlin-Kreuzberg besetzt hatte, um für ihr Aufenthaltsrecht zu kämpfen. Nach der Räumung der Schule wurde Anna ein Platz in einem Heim in Brandenburg zugeteilt. Das Gebäude liegt am Waldrand, 30 Gehminuten von der Bushaltestelle entfernt. In einem Zimmer was sie sich mit 5 anderen Geflüchteten teilen musste, hatte Anna Angst, verrückt zu werden. Ich habe 6 Jahre im Heim gelebt und da war es genauso, dass die Erfahrungen, klar, waren halt Kindheitserfahrungen, aber sie verlassen dich nicht. Und du merkst so wirklich die Konditionierung dessen, deine Verhaltensweisen, deine Ängste und keine Ahnung was, die werden halt wirklich langfristig geprägt. Und das erste Mal, als ich quasi für mein Studium dann quasi in dem Lager wieder war, das war quasi ungefähr wahrscheinlich nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder, habe ich gemerkt gehabt, wie ich klaustrophobisch geworden bin, wie ich Atemnot gespürt habe, wie ich unbedingt raus musste, weil auf einmal dich erinnert gefühlt hast. In diesem Sommer 2015 reicht eine Mail an Freunde und Familie. Sie spenden, um Annas Miete für ein halbes Jahr zu finanzieren. Wir freuen uns auf das Zusammenleben mit Anna. Wir stellen uns vor, wie wir gemeinsam kochen, in der Küche sitzen und diskutieren. Vielleicht, denken wir, hat Anna ja sogar Lust, ab und zu unser Baby zu sitten. Ein Saal in der Berliner Charité. Die Veranstaltung heißt An Leib und Seele gesunden, die interkulturelle Öffnung der Gesundheitsinstitutionen in Zeiten der Flüchtlingskrise. Mediziner der Charité bemühen sich um die Integration von geflüchteten Kollegen. In der Vorstellungsrunde sitzt Wael Mahmoud aus Syrien. Er ist Anfang 50. Vom Beruf bin ich Arzt. Ich bin Gynäkologie. Ich habe 14 Jahre Erfahrung. Seit 1 Jahr und 6 Monate bin ich in Deutschland, in Berlin. I want to work as soon as possible and to increase my knowledge, adapt it German way of work. Ich möchte, sobald es geht, anfangen zu arbeiten und meine Arbeitsweisen an das deutsche System anpassen. In Syrien hatte Wael Mahmoud eine eigene Praxis mit Geburtsstation. 10 Jahre lang hat er auch in Saudi-Arabien gearbeitet und in dieser Zeit über 3000 Geburten betreut. 1000 davon waren Kaiserschnitte. Er war ein gefragter Arzt. Die letzten Monate in Berlin hat er Deutsch gelernt. Die medizinischen Kenntnisse sind oft nicht das Problem. Ärzte, die zu uns kommen, sind in der Regel gut ausgebildet. Die kommen ganz schnell in den Beruf. Aber sie kommen noch schneller in den Beruf, wenn die Voraussetzung, vor allem das Deutsch und die Fachsprache, möglichst gut ist. Also meine Empfehlung ist immer, nicht sofort in die Behandlungssituation als Arzt zu kommen, Observership und so weiter, sondern möglichst intensiv die Zeit nutzen, um Deutsch zu lernen. Je schneller man da fit ist, desto schneller geht es auch im Beruf. Ja, aber diese Zeit dauert so lange. Ich denke, wir brauchen einen schneller Prozess, um Arzt zu arbeiten. Ich denke, 1 Jahr ist genug, um Sprache zu lernen und mit Patienten zu kontaktieren. Aber Sie haben doch jetzt schon eine Berufserlaubnis, oder? Ich brauche jetzt Fachsprachetest. Ja, ich habe genau. B2. Ja, ja. Das ist nochmal eine Hürde, ja, der Fachsprachetest. Ja, aber es ist eine Hürde, die man gut nehmen kann. Also Sie müssen einfach die Fachsprachenprüfung bestehen und das werden Sie, so wie ich Sie jetzt auf Deutsch sprechen höre. Und dann haben Sie die Berufserlaubnis und dann können Sie sich wie jeder andere Arzt auf jede Stelle hier in Deutschland bewerben. Und das wird auch klappen. Mit Ihrer Berufserfahrung allemal. Das ist, aber ich habe B2 Medizin. B2 Medizin kommt von ganz alleine. November 2015. Der Alltag mit Anna ist schwierig. Oder besser, wir teilen gar keinen Alltag. Seit Anna bei uns wohnt, haben wir ein einziges Mal gemeinsam gekocht. Anna hat sich nach dem Essen schnell verabschiedet. Es war ihr anzumerken, dass sie die grünen Blätter auf ihrem Teller nur aus Höflichkeit gegessen hat. Ansonsten sehen wir uns fast nicht. Anna passt auf das kleine Kind ihrer Freundin auf und verdient sich so ein wenig Geld. Oft schläft sie dort, weil ihre Freundin bis nachts in einem Restaurant arbeiten muss. Wenn Anna zu Hause ist, huscht sie von ihrem Zimmer ins Bad und zurück. In der Küche stehen in ihrem Regal ein paar Dosen mit Erbsen und Möhren und Verstauben. Sie isst so gut wie nie zu Hause. Ihre Zahnbürste nimmt sie immer mit zurück in ihr Zimmer. Wir versuchen, mit ihr zu reden. Das hier ist auch deine Wohnung, sagen wir. und fühlst du dich nicht wohl? Anna antwortet dann immer nur, it's okay. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Die Leute haben, glaube ich, auch irgendwie so ein Bild, wo sie sich vorstellen, ach, da habe ich mal einen Flüchtling im Fernsehen gesehen, der wirkte total sympathisch und genau so einen möchte ich jetzt auch bei mir haben. Wenn man sich bei uns anmeldet, weil man ein freies Zimmer hat, gibt es eben auch ein Feld, was abfragt, wie die Wohnsituation ist, wie die Wohngemeinschaft ist, und das ist ein Freitextfeld, wo die Leute wirklich auch zum Teil Texte reinschreiben. Wir wollen eigentlich darauf hinaus, ja tatsächlich, wie funktioniert das Zusammenleben, wie ist die Wohnsituation bisher und wie stellen sich die Leute das in Zukunft vor. Aber das wird eben auch ganz stark genutzt, um ja eher so eine Art Erwartung dort reinzuschreiben. Die Person, die hier einzieht, sollte den haarigen Hund und die zwei nackten Katzen mögen und sehr gern homo, bi, trans, intersexuell, queer sein. Wichtige Anmerkung: Unser Kühlschrank ist vegetarisch und soll es auch bleiben. Ich bin vegan. Männliche Geflüchtete haben es schwerer als weibliche Geflüchtete. Zum Teil haben es homosexuelle Menschen leichter als nicht homosexuelle Menschen. Bitte einen schwulen Flüchtling. Bitte mit etwas Bildungshintergrund. Bitte erstmal eine Probezeit von 3 Monaten. Allein fliehende Mütter mit Kind, die werden ganz oft verlangt, in Anführungszeichen. Ja, das mit den ausschließlich Frauen kommt ganz einfach, da man zu viele negative Geschichten gehört hat. Bei einigen dieser Jungspunde hat man das Gefühl, sie haben schon vergessen, dass sie ursprünglich ihr Leben retten wollten. Ich erwarte gesenkte Häupter und kein breites Grinsen mit hochgerissenen Armen und Victory-Zeichen. Es soll eine Frau sein, weil ich unbedingt jemanden haben möchte, der im Haushalt mithilft. Und das kann ich mir bei einem Mann aus den Glaubenskreisen kaum vorstellen. Mir ist die Kultur der Flüchtlinge so fremd, dass ich Angst hätte, dass dieser Mitbewohner möglicherweise noch Partei für meine Söhne ergreift, wenn ich, blond und ohne Kopftuch, versuche, sie zu erziehen. Wir wollen nur eine Single-Frau, im Sinne von keiner Familie in Deutschland, die dann auch so nach und nach einzieht. Am liebsten zwischen 26 und 35 Jahren. Und einfacher wäre es, wenn sie die westliche Kultur kennt. Das klingt ein bisschen doof, aber wir können es uns schwer vorstellen, mit jemandem aus sehr anderem Hintergrund wie zum Beispiel Somalia zusammenzuleben. Wir können es zeitlich nicht leisten, uns mega viel um sie zu kümmern. Sprich ganz konkret, wenn Basics wie bediene ich einen Herd etc. erst noch lange beigebracht werden müssen. Also diese Anmeldung, die haben uns schon deutlich irritiert, weil als wir gestartet sind, da war das einfach eine komplett uneingeschränkte Solidarität. Den Leuten war es komplett egal, woher der Mensch kommt. Es war den Leuten komplett egal, welchen Status der Mensch hat und aus welchen Gründen er geflohen ist. Und das hat sich total gewandelt jetzt innerhalb der bald 2 Jahre, die wir existieren, zu dieser Anspruchshaltung. Ja, uns ist der Mensch wichtig, nicht der Status. Jedoch wäre es besser, jemanden oder eine kleine Familie aus einem Land wie Syrien aufzunehmen. Ehrlich gesagt sind uns eine gewisse Bildung und auch zum Beispiel Englisch- oder Französischkenntnisse wichtig. Als Mitbewohner wünschen wir uns eine christlich-assyrische Familie mit kleineren Kindern. Wir stellen uns eine mediterrane, auch mal ein Gläschen Wein-Wohngemeinschaft vor. Um das Gleichgewicht zu wahren, wird gesucht. Mann oder Frau aus Syrien, 40 Jahre oder älter, nicht muslimisch. Alevitin oder Christin, da die Hauptmieterin nicht religiös, nicht in der Minderheit sein möchte. Im Großen und Ganzen meine ich, kompatibel zu sein. Was ich ehrlicherweise nicht weiß, ist, ob ich Probleme mit Frauen habe, die aus religiösen Gründen Kopftuch tragen. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, 38 Jahre alt. Und es wäre schön, jemanden im ähnlichen Alter, vielleicht auch für eine spätere Partnerschaft zu finden. Im Herbst 2015 erhalten wir eine Mail von Flüchtlinge willkommen. Wir werden gefragt, wie unser Zusammenleben mit Anna läuft. Ich schreibe, dass es nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt hatten, dass wir etwas ratlos sind und dass wir uns angesichts der Tatsache, dass Anna häufig bei ihrer Freundin übernachtet, fragen, ob sie ihr Zimmer bei uns wirklich braucht. Ich glaube, das ist am schwierigsten, wenn die Leute sich anmaßen zu wissen, wer denn jetzt am meisten Hilfe bedarf. Weil wir können ja niemanden zwingen, irgendwie zusammenzuleben. Das wollen wir auch gar nicht. Aber wie kommuniziert man das dem geflüchteten Menschen? Kenia gilt als sicheres Herkunftsland. Deshalb geben viele Anna diesen hässlichen Beinamen Wirtschaftsflüchtling. Aber sie kann nicht wieder zurück, ohne Papiere, ohne Geld, ohne Geschenke. Es wäre das Eingeständnis ihrer Niederlage. Der lange Weg nach Deutschland, über den wir nie wirklich etwas erfahren haben, das Schlafen im Winter im Zelt auf dem Oranienplatz, das Leben am Rande der Gesellschaft, die miesen Jobs. Alles wäre umsonst gewesen. Und keiner aus ihrer Familie würde das verstehen. Mir ist es wichtig, politisch verfolgten Menschen zu helfen. Ich habe kein Interesse an wirtschaftlichen Flüchtlingen. Person sollte bevorzugt verfolgt von IS-Terror sein. Wir würden gerne an ein Flüchtlingspaar vermieten. Wir dachten an Syrer, Iraker, Iraner oder so. Also, so junge Alleinstehende sowie Südeuropäer sind nicht unsere Zielgruppe. Ich erkläre sie mir schon, wie gesagt, aus diesem Bild aus den Medien, was so geschaffen wird, wo glaube ich, beides aufgezeigt wird. So der perfekt funktionierende, integrierte Geflüchtete, der Syrer, der eine Hochschulausbildung hat und jetzt hier nach einem Jahr perfekt Deutsch kann. Und zum anderen natürlich die Horden, die Massen, die unkontrolliert einwandern. Und ja, und da möchte man natürlich dann das andere Extrem haben. Man möchte den angepassten, eloquenten, ja, den sauberen Syrer oder so haben. Zum Ersten brauche ich C1 Niveau im Deutsch, deutsche Sprache. So I started Deutsch lernen. Jetzt ich bin fertig mit B2 Medizin und I want now Fachsprachetest machen in Ärztekammer. Ich gehe nach Lageso. I applied all my document there. Und sie accepted my paper, but they will not discuss my certificate unless my Sprachtest finish. Dezember 2015. Wael Mahmoud sitzt in der kleinen Wohnung in Charlottenburg, die er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern bewohnt. But I want to do an Praktikum in einer Praxis oder in ein Krankenhaus. To see how is work going on in Deutschland. Yeah, I must do that. I need that also. Because there is a different, of course, between work in Deutschland and in Syrien. Yeah, of course. Ich sende my certificate. Ich habe meine Unterlagen überall hingeschickt. Orten und they sagt first I must finish my Anerkennung. Aber ohne die Anerkennung aus dem Fachsprachentest darf ich nirgendwo arbeiten. Arzt for the refugees coming also they accept auch nicht als Arzt für andere Flüchtlinge, die gerade ankommen. Ja, sehr schwer. I must stay at house at home. Ja, sehr schwer for me. Sehr sehr sehr schwer. Because I get used to work all this lange Zeit. And at last I must stay at home. It's sehr, sehr, sehr difficult for me. Es ist schwer für mich, nicht arbeiten gehen zu dürfen. Usually I get up at 5 o'clock. Usually I make a cup of coffee. Ich stehe morgens um 5 Uhr auf, mache Kaffee und fange an zu lernen. Meine Kinder schlafen dann noch, also kann ich bis 7 lernen. Until 7 o'clock, then I can awake my children. Dann wecke ich sie, mache ihnen mit meiner Frau zusammen Frühstück und dann gehen sie zur Schule. Then they go to school. Then I continue for. Danach kann ich noch mal eine Stunde lernen, bevor mein Deutschkurs anfängt. My course. Then I come back. 4:15. Wenn ich dann um 16:15 Uhr nach Hause komme, bin ich müde. So I come here exhausted. I can eat, then I must go outside also to bring some. Dann esse ich etwas und erledige Einkäufe für die Familie. Then I must see my children what they have studied in the school. Danach schaue ich, was meine Kinder in der Schule gelernt haben und helfe ihnen bei den Mathe- und Englischhausaufgaben. Wissenschaft and English. Ja, Deutsch they teach. Deutsch bringen sie mir bei. Hast du ja auch nie irgendwie im weitesten Sinne jemals vorstellen können, dass du Kinder hier zur Welt bringen wirst, dass du Kinder durch diese Welt irgendwie navigieren musst, dass du diese Sprache nicht verstehst, dass deine Kinder dir helfen müssen, dass deine Kinder nicht Kinder sein dürfen oder können, weil du so hilflos bist. Meine Mutter hat uns Fremdsprachen beigebracht, ohne überhaupt irgendeine von diesen Sprachen also selbst sprechen zu können. Ich meine, angefangen von Deutsch, weiter mit Englisch, dann später Französisch, Latein und so weiter und so fort. Und das sind halt wirklich künstlerische Akte, die sie durchgezogen haben. Aber oftmals werden sie halt vergessen. Also wird also die Arbeit, die dahinter steckt, dass vor allem bei der Elterngeneration die Opfer, die sie aufgebracht haben, halt nicht genannt werden. Weil es geht einfach nur, man hat auch keine Zeit, das irgendwie zu lobpreisen oder so, weil man am Überleben ist. Weil man quasi den Mindeststandard halten möchte oder aufbauen möchte, weil man das schaffen möchte, ein bisschen was von dem schaffen möchte, was man verloren hat. Bahnhofsvorplatz an der Domtreppe, beziehungsweise die Brücke Trankgasse. Da haben wir mehrere Meldungen jetzt, unter anderem auch vom RTB, dass da eben halt Personen sind, die Raketen in die Menschenmenge schießen. Ja, noch der 41. Standardbahnhofsvorplatz. Da sind hunderte Menschen, die alle Raketen in die Menge schießen. Hört zur Info. F41, habe ich richtig verstanden? Raus! Alle raus! Da stehen mittlerweile grob geschätzt mal 1000 Menschen und da gibt es immer irgendeinen Knoten, der mal irgendwo hinschießt. Die Silvesternacht in Köln und auch an anderen deutschen Städten beschäftigt uns weiter und die Frage, wie diese Nacht den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf Dauer verändern wird. Ende der Willkommenskultur, das ist heute unser Thema hier. Und zum Thema Köln möchte ich Folgendes sagen. Ich will hoffen, dass beim Rosenmontag die Polizei so clever ist, mal so zivile Trupps einschleust unter die Menge. Und dann auch mit Kameras. Und dann die Kameraden, die man erwischt bei Dummheiten, sofort, die müssten am gleichen Tag voll Schnellrichter und harte Strafen. Hallo, ja, guten Morgen, ich begrüße Sie, grüß Gott. Ich muss Ihnen sagen, dass ich geradezu hoffnungslos bin. Für uns war halt Solingen zum Beispiel oder halt Mölln und diese ganzen Attacken, war das halt sehr prägnant, weil du auf einmal diese Angst richtig sehr nah an deinem eigenen Körper gespürt hast. Du hast Angst vor deinen Mitmenschen gehabt, du hast Angst vor deiner Umgebung gehabt, du hast Angst vor dem Land gehabt. Und es hat auch zu Konsequenzen geführt, also im Sinne von, du hast dich nie wieder so wohl gefühlt. Du hast immer wieder diese Ängste gespürt, dass es kommen könnte. Meine Eltern haben zum Beispiel nie ein Haus kaufen wollen, weil sie Angst gehabt haben, dass wenn mein Vater hat Schichten früher gearbeitet in der Fabrik und wenn er eine Nachtschicht hat und seine Frau und seine Kinder allein zu Hause sind und jemand einen Molotow-Cocktail hineinwerfen würde, dass uns keiner helfen würde, weil sobald wir den sozialen Aufstieg erreicht haben, im Sinne von, dass wir ein Haus haben, dass die Kinder aufs Gymnasium gehen, dass wir die Staatsbürgerschaft haben, auf einmal ist nicht mehr wir nicht mehr Opfer waren, sondern Konkurrentinnen waren und dementsprechend es Neid gegeben hat. Das heißt, Menschen hätten es eigentlich für gar nicht mal so schlimm empfunden, wenn wir angegriffen werden. Das war die Angst, die dazu geführt hat, dass meine Eltern gesagt haben, dass sie Eigentumswohnungen sich kaufen werden, weil in der Eigentumswohnung gehört nur eine Einheit ihnen, aber drei andere Einheiten können jemand anderen und das sind wahrscheinlich weiße MitbürgerInnen und wenn ein Molotow-Cocktail da hineinfliegen würde, dann werden sie auch davon quasi betroffen und dementsprechend müssten sie uns helfen, weil sie selbst dadurch helfen. Und ich möchte jetzt folgende Frage stellen. Warum kommen Moslems nach Europa? Wir sind das Volk! Silvester, also die Ereignisse in Köln haben definitiv, glauben wir, die Anmeldezahlen beeinflusst, die Anmeldezahlen der Wohnraumgebenden, aber auch das ehrenamtliche Engagement ist extrem zurückgegangen. Das merken wir, wenn ich vor einem halben Jahr eine E-Mail an 700 E-Mail-Adressen geschrieben habe zum Thema, wer will uns helfen. Da kamen dann 40 Leute, haben sich gemeldet. Und jetzt melden sich meistens nur nicht mal eine Person. Aber weißt du, es ist noch viel perfider. Also Facebook-Eintrag von S. David Eckhardt, der die Seite Flüchtlinge willkommen gemacht hat, gehört sofort in die Todeskammer, die Ausländer gleich mit. Kotze, der Dreck muss weg. Da wurde das Foto von Jonas aus dem Team genommen. Daraus wurde eine Todesanzeige gemacht. Also da stand dann, er ist von uns gegangen, 1985 bis 2015. Das wurde auf der Bandseite von Jonas gepostet. Dann haben Leute auf der Bandseite geschrieben, oh Gott, Jonas, ist alles okay mit dir? Und dann hat dieser gefakte Account bestätigt, ja, er ist leider von uns gegangen, er wurde heute im Wald verprügelt. Facebook-Eintrag von Alex Driver. Es kommen mit Flüchtlinge auch Terroristen. Was, wenn eins unserer Kinder deswegen sterben muss, weil jemand einen Anschlag macht? Also da hat sich jemand die Mühe gemacht, wirklich mit Photoshop das Bild zu nehmen, den Schluss zu ziehen. Das ist nicht nur einer der Mitgründer der Organisation, sondern der ist auch in der Band, hat das quasi verknüpft. Und dieser Mensch hat jetzt nach 3 Monaten sich vor ein paar Tagen versucht, mit mir auf Facebook zu befreunden. Und ich habe auch einen Fake-Namen auf Facebook. Also wie er mich finden konnte auf Facebook, dem muss wirklich wochenlange Recherchephase quasi vorangegangen sein. Das heißt, die Leute machen sich nicht einfach mehr nur die Mühe, irgendwie mal einen Kommentar zu schreiben und das vielleicht noch mit dem Fake-Profil, sondern die geben sich richtig Mühe. Das ist ein richtiges, zeitaufwendiges Prozedere. Facebook-Eintrag von extrem gestört. Wie kann man das Dreckspack willkommen heißen, nix mehr reinlassen, KZ wieder aufmachen, haben die auch Neuunterkunft. Wenn's zu viel wird, ab durch den Ofen. Facebook-Eintrag von Susanne Imper. So viel Hass auf diese Personen, diese wertlosen Untermenschen. Alle ins Gas mit ihnen. Facebook-Eintrag von Martial Oberle. Ihr gehört ins KZ gesteckt, genau wie die ganzen Nigger. Ich meine, das zeigen wir alles an, ne? Wir bringen alles zur Polizei, aber die Polizei ist damit wirklich überfordert. Also mittlerweile haben wir eine Kommissarin als Ansprechpartnerin, weil wir so viele Fälle quasi da einreichen. Und die war überfordert, dieses Profil auf Facebook zu finden. Und wir haben mit 2 Klicks dieses Profil wiedergefunden, wo man wirklich das Gefühl hat, die Polizei kann einem auch nicht helfen. Die haben einfach nicht das Wissen, wie man damit umgehen kann. Und da fühlen wir uns schon allein. Ich meine, seit August haben wir unsere Adresse nicht mehr auf der Seite. Meine Mutter ist immer noch depressiv, ist immer noch oftmals suizidal aufgrund der Erfahrung im Lager und der Flucht und alles Mögliche. Und das sind also Dinge, die löst du nicht. Die löst du nicht über ein Jahr, die löst du nicht über 10 Jahre. Die sickern halt wirklich ein, die sind immer noch in dir drin. Ich tue mir zum Beispiel immer noch sehr schwer mit der Idee, dass ich nur meine deutsche ID-Karte zeigen muss, um im Flugzeug zu steigen. Ich mache das nie. Ich nehme prinzipiell immer meinen Pass mit, selbst bei innereuropäischen Flügen. Ich fühle mich nicht wohl, weil ich mir immer wieder denke, dass es mir keiner glaubt. Zum Beispiel diese Woche muss ich jetzt nach London fliegen und ich habe meinen Pass, das ist bei meinen Eltern in Bayern. Ich bin mir total unsicher, ob ich durchkomme, obwohl ich eigentlich weiß, theoretisch müsste ich durchkommen, aber ich weiß es echt. Genauso in meinem Kopf denke ich mir ganz, soll ich sie fragen, ob sie es mit einem irgendwie Express oder so schicken sollen, was ich was, oder soll ich den Flug absagen oder keine Ahnung was. Also so Gedanken gehen dir halt durch den Kopf. Du weißt, dass dein Körper ist anders gelesen, dass dir immer wieder, selbst mit dem Pass wird mir immer wieder vorgeworfen, dass es nicht mein echter Pass ist. For me, I came here for my children first, because children have no choice in the war. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Kinder haben im Krieg keine Wahl. Sie haben ein Recht auf Frieden und eine Zukunft. They have to live in peace and to have their future. So I come here for my children. So. First. This is my first choice. Yeah. When I come here, als ich gekommen bin, wusste ich, dass ich in eine völlig andere Kultur und Gesellschaft komme. Community to a new society, and of course my children will Ich wusste, dass sie meine Kinder prägen wird, und das muss ich akzeptieren. And I have to accept that. 1.5 years, I hardly know my neighbors. Nobody come to me here also. Why? Ich bin jetzt seit 1.5 Jahren hier und kenne kaum einen meiner Nachbarn. When I pass beside him, guten Morgen, good morgen, hallo. Es gibt einen, den habe ich öfter im Treppenhaus gesehen und jedes Mal Guten Morgen gesagt. Aber er hat nie geantwortet. Irgendwann habe ich aufgehört, ihn zu grüßen. Mir tun solche engstirnigen Menschen leid. Ich bemerke in der letzten Zeit eine Veränderung in den Blicken der Menschen. Diese Blicke gab es noch nicht, als ich in Berlin ankam. Misstrauisch sind sie geworden. This look, it was not existed when I first arrived to Berlin. Yeah, suspicious. It looks like suspicious, yeah. Of course I miss my family. Five years now. I couldn't see my brothers and sisters. 5 Jahre lang habe ich sie schon nicht mehr gesehen. Now in Latakia. They left Damascus because of the war and they went to Latakia. Sie leben jetzt in Latakia, weil es in Damaskus zu gefährlich ist. It is relatively peaceful there, but when they go outside, they don't know when. Wenn sie aus dem Haus gehen, wissen sie nie, ob sie wieder zurückkehren werden. Ich rufe sofort an, wenn eine Bombe in ihrer Nähe gefallen ist. Wenn ich sie nicht erreiche, komme ich fast um vor Sorge. I have so much stress and anxious, I can't do anything until I can contact them. It is very, very difficult, of course. I miss Damascus. I miss Jasmin. Ich vermisse Damaskus. Ich vermisse die Jasminbäume der Stadt und den Duft, der durch die ganze Stadt weht. Ja, das ist fantastisch. I dream of Damascus. Always. Yeah, I like it too much. In the day, in the night, anytime. We could go outside anytime. Sehr, sehr, sehr schön. Frühjahr 2016. An manchen Tagen guckt Anna wieder und wieder die DVD, auf der ihre Familie den Schulabschluss ihres Bruders feiert. Aber es gibt kleine Fortschritte in unserem Zusammenleben. Wenn Anna doch mal kocht, teilt sie die Erbsen und Möhren aus der Dose mit unserer Tochter. Die liebt solche Momente. Außerdem lässt Anna mittlerweile ihr Handtuch und das Duschgel im Bad. Aber die Spendengelder für Annas Miete sind aufgebraucht. Flüchtlinge Willkommen bietet uns die Vermittlung von Mikrospenden an. Wir kontaktieren interessierte Spender. Und einige richten sofort einen Dauerauftrag ein über 10 oder 20 Euro. Andere wollen Anna erst kennenlernen. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hallo. Dorothee. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Jenny. Dorothee. Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Ja, komm rein. And I kind of want to make sure that you, to be very precise, like are not this kind of person who just, I don't know, lives on the benefits of others and goes from A to B to C and like getting by, you know, just really make some effort to, I don't know, to improve the situation. Dorothee möchte nicht für eine Person spenden, die sich auf dem Rücken anderer ausruht. Sie findet, dass Anna ihre Situation selbst in die Hand nehmen muss. Dafür soll Anna als erstes ihre Deutschkenntnisse verbessern. Cool. And you need to let me know if I get too much into like financial details you don't want to talk about. But I'm just curious like to understand like how much money do you get in the first place. Um ein Gefühl für die Lage zu bekommen, möchte Dorothee wissen, mit wie viel Geld Anna monatlich lebt. Yeah, okay, like in the home that I get 200 every month that you have to go and pick it up. Like give check, you go to the bank there. Ah, okay. Yeah. Check. So we still use checks. That's new to me. Anna bekommt monatlich einen Scheck über 200 Euro, den sie sich nach wie vor im Heim abholt. Dorothee staunt, dass es noch Schecks gibt. Because when you stay there in one, you feel like you can go mad. So you have to come out in a place where at least there is people. You see people every day. So are you planning on? Yeah. What's your? Dorothee will wissen, wie Anna sich ihre Zukunft vorstellt. My plans, what is the only easiest way thing to come out of this is you just get pregnant and so that they will just give you house and yeah, that's what my lawyer told me. Yeah. So when we were thinking when you come to Europe in abroad, it's paradise. Yeah. But later on when you stay, you find life is anders. Die Anwälte haben Anna geraten, schwanger zu werden. Anna hat sich das Leben in Europa anders vorgestellt. Sie will nicht gezwungen sein, mit Männern zu schlafen, die sie nicht liebt. Many people they are forced to bond with people they don't love. Yeah, exactly. That's not because the rose really says, the ideal situation. Because the rose says, you're born with somebody you don't love. You know, that's... Yeah. Deshalb seien auch so viele Frauen mit alten Männern verheiratet. Das deutsche Gesetz lasse ihnen keine andere Wahl. Anna hofft auf jemanden, der aufsteht und sagt, diese Gesetze machen die Menschen kaputt. Jeder soll das Recht haben, mit der Person eine Familie zu gründen, die er liebt. Yeah, I know I asked this before, but I... If we assumed that you don't, I mean that the plan with a child doesn't work out for the next half year or something. Und wenn das mit der Schwangerschaft nicht klappt, fällt Anna nichts anderes ein? Seit so viele Flüchtlinge ins Land kommen, hat Anna einfach nur Angst, abgeschoben zu werden. Yeah, and you can understand how the things are in the country now about asylum. I don't know. Sometimes they say. Ob Anna schon mal daran gedacht hat, zurückzugehen? Anna möchte das unbedingt, auf Besuch, sobald sie eine Aufenthaltserlaubnis hat. Ja, okay. Thank you very much for the tea. Ja, nee, vielen Dank für eure Zeit. Das war ganz gut. Irgendwie. Ja, es ist einfach, weißt du, um so ein Bild davon zu kriegen, wie sehen die Menschen aus und was machen sie und wie sind sie, finde ich die nett, finde ich die doof, so. Dorothee entscheidet sich, Annas Miete ein halbes Jahr lang mit 50 Euro pro Monat zu unterstützen. Was heißt es denn eigentlich zu reisen? Was heißt es eigentlich, einen Pass zu haben, der nicht so aussieht, wie du aussehen solltest? Oder du siehst nicht so aus, wie dein Pass aussieht. Bist du dann wirklich gleichwertig? Ist die Staatsbürgerschaft an sich für dich das Ziel dessen oder der Ankunftspunkt, wo du wirklich in dem Land angekommen bist? Und letztendlich bist du es nicht. Und das ist, ich meine, heutzutage, wenn ich zum Beispiel jetzt zu neuen Geflüchteten sage, so, ich habe einen deutschen Pass, dann sagen sie, du bist Deutsch. Dann lache ich es immer so ein bisschen so. Ich denke mir immer so, ach, eigentlich ganz schön, dass ihr so naiv seid noch. Aber irgendwann werdet ihr auch verstehen, dass es nicht so ist. Dass dieser Pass für viele von uns Mobilitäten eröffnet und Privilegien eröffnet, aber nicht den kompletten Freiraum quasi uns erkaufen kann. Und dass wir trotzdem diesen Pass immer nur als Stück Papier, Dokument sehen. Aber nichts, das uns definiert in diesem Sinne. September 2016. In den letzten 6 Monaten hat Wael Mahmoud täglich 8 Stunden in einem Kurs zur Vorbereitung auf die Fachsprachenprüfung verbracht. Im November ist die Prüfung. Er fühlt sich gut vorbereitet. Aber jetzt hat er Post erhalten. Sehr geehrter Herr Mahmoud, die Prüfung aller inzwischen hier vorliegenden Unterlagen hat ergeben, dass folgende Dokumente für die abschließende Bearbeitung Ihres Antrags noch erforderlich sind. Nach der Fachsprachenprüfung soll er noch eine weitere Prüfung ablegen. Wie ein Medizinstudent. Sie sagen, ich brauche Kenntnisprüfung. Kenntnisprüfung für Ärzte, das bedeutet, ich muss noch einmal in Medizin eine Prüfung machen. Aber warum jetzt, ich brauche das Prüfung, ich weiß nicht. Noch einmal über Ohr und Augen und ich bin Gynäkologin. Das bedeutet, ich muss noch andere Jahre warten. Jeden Tag gibt es neue Gesetze. Viele Kollegen arbeiten mit weniger Erfahrung und nur mit B2, weil sie starten ein Jahr früher. Seit 1.7.2015, sie braucht eine Fachsprachprüfung. Obwohl Wirtschaftsvertreter und Politiker beteuern, gut ausgebildete Flüchtlinge würden gebraucht, sind die Hürden höher geworden. Wäre Wael Mahmoud ein Jahr früher nach Deutschland gekommen, könnte er schon lange arbeiten. Ja. Was ist wichtig zur Kommunikation mit Patienten und mit deutschen Leuten? Nur Übung. Weil ohne Übung, wenn ich komme zu Hause, ich vergesse alles. Ein Praktikum in einem Krankenhaus vor einem Monat mache, ich denke, meine Sprache wäre besser, schneller. Weil im Kurs kein Kontakt mit Deutschen, meine Motivation. Wenn ich komme hier, meine Motivation war besser als jetzt. Ich denke, dass Straße sehr weit. Ich denke, dass ich kann nicht erreichen, aber ich muss erreichen. Ich denke, ich kann arbeiten besser als so viel arbeiten jetzt. Meine Sprache ist nicht sehr gut, aber gut genug zur Kommunikation mit Leuten und mit Patienten. Ja. Ich hoffe, nächstes Jahr, am ersten Monat, kann ich fangen. Wenn Wahlen sind, meine Eltern gehen immer als Erste ins Wahllokal und alle schauen an und so, ihr seid ja die idealen BürgerInnen, so ein bisschen so, ne? Ihr seid ja die VorzeigebürgerInnen. Und das ist auch für sie so ein bisschen so ein Akt, der, wir sind auch Teil dessen, aber sie performen dann ihre Rolle als StaatsbürgerInnen, weil sie so empfinden, als ob sie es performen müssen, weil sie immer wieder angezweifelt bekommen, dass sie die guten StaatsbürgerInnen sind. Es ist vollbracht. Die AfD Mecklenburg-Vorpommern ist im Schweriner Landtag. Ja, danke schön. Ja, guten Morgen oder guten Tag, meine Damen und Herren. Mit 14,2% ist die AfD ins Abgeordnetenhaus in Berlin eingezogen. Für uns ist das ein sensationelles Ergebnis. Mecklenburg-Vorpommern-Geschichte. Endlich gibt es wieder eine Opposition im Landtag. Viele Bürger, die noch bei den letzten Wahlen zu Hause geblieben waren, die machten sich auf den Weg und die machten ihr Kreuz bei der AfD. Der Spitzenkandidat live Erik Holm. Ja, das Thema, was die Menschen bewegt hat, das war natürlich die Migrationsfrage. Das haben wir in jeder Veranstaltung gemerkt. Anna ist immer noch nicht schwanger. Sie hat sich entschieden, den deutschen Mann nicht mehr zu besuchen. Ihr fehlen die Happy Hormones, sagt sie. Das Amt hat ihre monatliche Unterstützung gekürzt, um den Druck zu erhöhen. Anna soll endlich zur kenianischen Botschaft gehen und dort neue Papiere beantragen. Das wäre der Startschuss zu ihrer Abschiebung. Weil das Kind ihrer Freundin jetzt einen Kita-Platz hat, arbeitet sie illegal in einem afrikanischen Restaurant. An 6 Tagen in der Woche verlässt sie um die Mittagszeit das Haus und kommt erst gegen 2 oder 3 Uhr morgens zurück. Dass sie da ist, erkennen wir nur noch an ihren nächtlichen Schritten durch die Wohnung. Sie schlurft ins Bad, stellt die Waschmaschine an und legt sich schlafen. Vor 2 Tagen hat ihr Chef das Gehalt von 450 Euro auf 350 reduziert. Das Geschäft liefe nicht so gut. An der Miete zu ihrem Zimmer beteiligt Anna sich jetzt monatlich mit 100 Euro. Flüchtlinge willkommen unterstützt sie weiter. Bis Ende Januar. Wir wissen nicht, wie lange wir noch als Organisation bestehen, weil wir fast ausschließlich spendenfinanziert sind. Und wenn die Spenden irgendwann wegbleiben, dann gibt es uns auch nicht mehr. Und wir haben fast 60% unserer Spenden, von denen wir jetzt leben, im September, August, September bekommen, als die eben auch die Willkommenskultur an den Bahnhöfen in Deutschland so zelebriert wurde. Und als die Krise in Ungarn war, als die Leute dort festhingen und als dann Merkel gesagt hat, ihr dürft doch alle kommen, da haben wir eben einen Großteil unserer Spenden sozusagen bekommen. Und wir sind da eben ganz stark davon abhängig, wie ist das öffentliche Bild von Geflüchteten und wie dealt die Öffentlichkeit, die Medien, wie dealen die mit Menschen, die hierher kommen. Und dieser Diskurs bestimmt letztendlich unsere Existenz. Und wir sind uns dessen bewusst und deswegen können wir auch nur Halbjahresverträge ausstellen. Wir sind gerutscht von September 2015, da hatten wir 1000 Anmeldungen im Monat. Das war der absolute Peak, so viel hatten wir niemals vorher und eben auch niemals mehr danach. Auf jetzt ja 50 bis 80 Anmeldungen für freie Zimmer bundesweit. Und ganz viele Menschen, die danach gesagt haben, ja, ich will unbedingt was machen, die wir irgendwie in unsere Prozesse integriert haben, weil wir eben auch Hilfe brauchen von Ehrenamtlichen, die springen reihenweise ab. Und das ist einfach, weil das Thema nicht mehr so attraktiv ist. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass diese sogenannte Willkommenskultur tatsächlich so kurzlebig ist. Das ist ein Phänomen gewesen. Es ist nichts anderes als ein Phänomen gewesen. Es hat nichts Nachhaltiges, nichts Langfristiges bewirkt. Wir sind so aufgewachsen. Aber ich weiß ganz genau, dass die Menschen, die heute ankommen, die heute vielleicht Deutschland noch preisen, wie halt damals meine Eltern auch, weißt du, später werden sie es verfluchen. Und ich weiß, dass es genauso halt die Kinder, die hier aufwachsen, wie wir auch gehen wollen, weißt du, und viele von uns gehen, weil sie halt strukturell hier keine Möglichkeiten sehen, für sich zu entfalten, aber auch einfach mit Würde zu existieren zu können. Ich glaube, das ist halt wirklich, du kannst nicht würdevoll wirklich leben, in vielerlei Hinsicht. Und da finde ich halt, die Idee dessen, dass so viele Menschen halt herkommen, dass wir halt uns so gut dabei fühlen, ist halt so scheinheilig, weil man halt nicht fragt, so, wie kommt es denn, dass zum Beispiel wir als Kinder von Geflüchteten und so auf einmal alle gehen. Das darf man natürlich nicht als Flucht bezeichnen. Das wird nicht als Flucht bezeichnet. Ich bin mit 18 bin ich nach London gegangen und für mich war das eine Flucht, eine zweite Flucht nochmal. Der Musterflüchtling. Episoden aus der deutschen Willkommenskultur. Ein Feature von Jenny Marrenbach. Es sprachen Inka Löwendorf, Axel Wandke und die Autorin. Ton Bernd Friebel. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.